Fan Tonight, die ganz neue Slam. Wir haben gleich 22 Uhr und 12 heute am Freitag. Und hier geht's ins Wochenende. Alles anschnallen, wir heben ab ins Turbo mega starke Wochenende. Are you ready? Pump it up loud. DJ, pump it up loud. ¿Dónde están los siento las piernas? Hallo, Nachtschwärmer. Y'all ready for this? This is the remix. This is the remix. Spring Remix. Einfach super, eh? Yeah! Hey, Leute! Dieses ist der nackte Überwahnsinn. Wahre Orgien des Nervenkitzels. Soll das eine Beschwerde sein? Yeah! Die soll doch jetzt mal die Sau rauslassen. Radio Regenbogen. Yes, it's showtime. New. wünschen wir, hier ist die ganz neue DJ Panda. Return my dimension. Superstärker, die ganz neue DJ Panda. Der erste Song, das war ja noch immer noch ein Geheimtipp, war ja It's a Dream, nach dem erkennen ja. Und das hier My Dimension. My Dimension, Menschen. Hier bei Radio Regenbogen. Gibt's allerdings nur als Platte. Kelly, du wolltest sie doch auch, oder? Das ist eine Platte. Für dich eine Nicht-Schwangere. Richtig. Natürlich grüße ich auch alle Blondies, stellvertretend natürlich die Kelly, Kelly 2000. Kelly, wie ist es? Was macht das Blondsein? Warum sagst du es nicht zu Ende? Gehirn amputiert. Nein, das wollte ich nicht sagen. Also ich komm, Kelly. Ja? Für wie blöd hältst du mich überhaupt? Wie hast du es mit den anderen Leuten zu ertragen überhaupt? Die stehen mir inzwischen bis hier, diese dummen Menschen. Ich. Links, zwei, drei, vier, Hassmusik. Rechts, zwei, drei, vier, Hassmusik. Und links, zwei, drei, vier, Hassmusik. Rechts, zwei, drei, vier, Hassmusik. Boom, Billy make the beat go stick. Red 5, the big goal. Nachschwimmer, es ist Freitag. Es geht ins Wochenende. Um 22 Uhr heißt es Vollgas voraus. Da qualmt der Gummi. Jetzt geht's los! News. Hier ist die brandneue, ganz heiße DJ Quicksilver. One for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies. Faith and hope and charity. One for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies. Faith and hope and charity. One for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies. Faith and hope and charity. One for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies. Wer kennt nicht die DJ Quicksilver? Bingo Bongo, Boing, seine letzten zwei Songs, ganz bekannt, auf allen Tanzflächen gelaufen, oder laufen immer noch. Faith and Hope and Charity, haha. Alice, komm gleich ins Gewinnspiel, mach dich mal bereit hier. Hey, warte, ihr habt gesagt, ich kann in der Sendung meine Schuhe verkaufen, das wurde mir versprochen. Hey, wir haben doch keinen Schuhladen hier, auf keinen Fall verkaufst du hier Schuhe. Auf, das wäre nochmal schöner, hey. Ja, aber du bist gleich ein strumpfvoller, blutiger Knöchel, wenn ich hier meine Schuhe nicht verhökern kann. Auf keinen Fall, El. 22 Uhr und 32 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice mit einer Meldung. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Krona und Kreuz Walldorf. Gefahr durch Schmalspur. Dadurch auch Beeinträchtigungen im Bereich des Kreuzes Walldorf auf der Abbiegespur von der A5 zur A6 in Richtung Mannheim. Am Abend, am Freitag. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Wir haben sogar einen Sponsor. Ja, ey. Hey, DJ. Guten Abend. In a few minutes, my engineer, Jonathan E. at Master Control, and I are going to go looking for something perfect. That's right, the perfect beat for you, especially if you are up at Planet Rock. 3, 2, 1, here we go. Hallo, Nachtschwärmer. Jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey Leute, macht die Leitung frei. Let's go way back and play back. Wir suchen 5 Interpreten. Die Telefonnummer 0138 8000. Übrigens, die Faxnummer habe ich ganz vergessen. 0621 33 75 266. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's! Alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Und schon geht's wieder ab! Bring me back. Wir suchen 5 in der Britten. 0138 8000. Weihnachtsstimme, haben wir schon fünf zusammen. Haben wir schon fünf zusammen. Halte durch, jetzt kommt die letzte Runde. Das Special am Freitagabend bei Radio von hier, Radio BB, Radio Regenbogen. Woo, 22:48 Uhr. Ja, jetzt habe ich in der Leitung die Stefanie aus Osterburg bei Moosbach. Stefanie, habe ich das richtig gesagt? Genau. Wunderbar. Und jetzt wollen wir von dir noch fünf Interpreten hören. Mhm, gut, also erstmal Foods Garden. Richtig. Captain Jack. Jawohl. Masterboy. Masterboy. Culture Beat. Culture Beat. Madonna. Bitte? Madonna. Madonna, genau. Ha. Da haben wir schon fünf. Juhu. Das gibt eine CD für die Stefanie. Wunderbar. Ganz toll. Alle anderen legen auf. Ja. Wir machen natürlich jede Stunde ein Gewinnspiel. Wunderbar. Hey. Ja, Action. ¿Dónde está que lo siento las piernas? Action. Action für Nachtschwärmer. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, hallihallo, Nachtschwimmer. Wir haben, wie gesagt, jede Stunde ein Gewinnspiel. Dann verlosen wir noch eine Karte für die Love Parade nach Berlin. Und dann sage ich noch Hallo Blondies. Kellys, wie sieht's aus? Eine Fahrt in Dad's Dodge ist der Wahnsinn. Der Lärm, der Rost, die vorbeiziehende Straße unter dir durch die offene Bodenplatte. Ich habe vom Lohn $400 gespart. Ich kaufe mir selber ein Auto. Ja, genau. Ich habe auch $400 gespart. Ehrlich? Wir legen unsere Kohle zusammen und kaufen ein doppelt so schönes Auto. Ja, nicht wie Dads Scheißmühle. Kinder? Was sag ich? Ungeheuer. Jetzt werde ich euch mal was über das Teilen sagen. Tut's nicht. Es gibt automatisch Ärger. Eure Mutter und ich teilen ein Bett und es ist nichts Gutes rausgekommen. Ja. Vielleicht liegt das daran, dass nichts Gutes reingegangen ist. Na, jetzt jagt Ihnen ein Schauer über den Rücken, habe ich recht? Dass wir uns lange gefragt haben, ob wir das einem hochgebildeten und kultivierten Publikum wie Ihnen wirklich zumuten dürfen. Wir hoffen sehr, dass im folgenden Werbeblock ein Hinweis auf die kräftigende Wirkung von Knoblauchpräparaten enthalten ist. Tipptopp, Spiel und Job. One and one is two. El, gerade habe ich mir überlegt, du fährst noch einen Dodge. Ist das nicht so ein vorsintflutliches Fahrzeug, mit dem noch El Capone gefahren ist? Ne? Da sind wahrscheinlich noch Einschlusslöcher drin, oder? In meinem Dodge sind keine Einschlusslöcher. Aber das kann sich ändern, wenn du bereit bist, in den Kofferraum zu kriechen. Nie mehr. Nie würde ich da reinsteigen. Jetzt gibt es gleich Aktuelles und in der nächsten Stunde, wie gesagt, ein Gewinnspiel wieder. Dann heißt es wieder Hallo Blondies und dann geht es wieder um diese schreckliche Familie. Zum Beispiel der Sohn, der sucht ja immer noch eine Freundin, ne? Wir kennen ihn, Bud. Ja, Bud, wer ist es schon wieder? Naja, wir wissen es ja. Der Junge mit der Gummifreundin. Richtig. So, El, halte dich zurück, jetzt kommen Nachrichten. Das ist es, so komme ich in die Schuhnachrichten. Nein, du nicht. People dancing in the streets. Wochenende. Das Wochenende mit allerbester Laune. Yeah! We put some energy into this place. We put some energy into this place. Mutti, die Blondine beschwert sich. Die Tochter bei der Mutter. Mutti, jeden Tag gibt es zurzeit Linsen. Jeden Tag. Was soll das? Sei still, schimpft die Mutter. Erstens fährst du morgens ins Zeltlager und zweitens sind das Antibabytabletten. Oh, das ist aber teuer bestimmt. L, fang dich wieder. L, ist dir jetzt da deine Idee gekommen, oder wie, ja? L, Ruhe! Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben! 100% mehr Spaß. Die Sensation war perfekt und ganz Deutschland im Begeisterungstaumel, als im Endspiel Ungarn mit 3:2 besiegt. 6 Minuten noch. Im Wankdorfstadion in Bern, keiner wankt. Der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Es ist schwer, aber die Zuschauer, sie harren nicht aus. Wie könnten sie auch? Eine Fußballmeisterschaft ist alle 4 Jahre. Und wann sieht man ein solches Endspiel? So ausgeglichen, so packend. 6 Minuten noch. 6 Minuten noch. Zwischenzeitlich 23:14 Uhr. Das ist Teamchef featuring Herbert Z. Ja. Hold on. It's the start of another weekend. Wie immer ist es ruhig. Verdammt ruhig. Ruhig? Bei den anderen vielleicht. Radio, Regenbogen. Wo bleibt die Musik? You're not mad enough. You don't belong in this house. Ich habe wieder heftige Diskussionen mit Bandis natürlich, wie immer. Es artet wieder aus nach Schwemme. Ich muss hier gleich einschneidende Maßnahmen machen. Das Beste ist, ich schmeiß dich jetzt gleich mal raus, bisschen. Wie nervst du mich dann damit? Geh Schuhe zählen. Nein, du fliegst jetzt raus. Blöder Hund. Scheu. Und er war ihr Boy, doch er war ihr. ihn stehen. Doch sie wollte bis zum Ende gehen. So geht's nicht weiter, hat sie gedacht. In ihrem Leben ein Ende gemacht. Als der Boy dies erfuhr, holte er sie von der Schnur. Und der Boy weinte sehr. Ganz neu, Andreas Dora, Girls in Love. Bleibt irgendwie ein bisschen im Ohr hängen, ne? Ja! Yeah! Ah, Nachschau, heute ist mal wieder was passiert. Ich gehe durch die Straßenszene Blondine. Aber was denn sonst? Und, aber das Auffallendste war, die hat dauernd ihre Uhr abgeleckt. Da bin ich hingegangen und gesagt, sag mal, was soll das? Ist das eine Marzipanuhr? Dann sagt sie, nee, da kommt doch dauernd in der Werbung, Tic-Tac hat nur 2 Kalorien. Da ist ein Verrückter. Und der Bundesanstandsminister warnt. Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, ja da. There's no business like Sau Business. Deep in the bosom of the gentle night is when I search for the light. Pick up my pen and start to write. I struggle and fight dark forces in the clear moonlight without fear. In song, I can't get no sleep. Worry.

Wir unterbrechen das Programm für unsere intergalaktische Senderkennung. Y'all ready for this? This is the remix. This is spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which will fill my soul. Which will tranquilly last forever in my mind. The spring is my love. Das ist einer der Remixes von R&B, wenn er meint, Spitzenklasse. Oder 08. Super! Komm, jetzt machen wir dieses Wie gut kennen Sie Ihren Partner-Quiz. Nein, damit wollen die doch nur die Männer fertig machen. Ich hasse solche Tests. Frage Nummer 1. Naja, für die musst du die Augen zumachen. Welche Farbe hat mein Haar? Rot. Frage 2. Mit wem würden Sie lieber die Nacht verbringen? A, Ihrer Frau oder B? B. Hier kommt keiner raus, der nicht geheult hat. Das halte ich im Kopf nicht aus. Aufhören! Das ist ja peinlich. Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Nanu, hört euch den hier an. Der ist traurig, was? Hey, Monster fehlt dir, was? Ich glaube, dem geht's nicht gut. Aber was ist denn mit dir, Monster? Sie ist kaputt. Alles kaputt. Was? Was ist denn kaputt? Meine Gitarre. Ach so. Ja, warte. Warte mal. Hör doch mal, Monster. Nicht weinen. Hör mir mal zu. Guck mal, deine Gitarre ist kaputt. Aber du kannst damit doch noch was anfangen. So? Na klar. Wir gucken uns das Ding mal richtig an, ja? Oh ja. Ja, gut. Gib sie mir mal. Ja, aber vorsichtig mit meiner Gitarre. Na klar. Ich sage dir, was man damit machen kann. Pass mal auf. Wir nehmen die Gitarre jetzt auseinander. So, und dann nehme ich nur den Holzkörper und mache eine Trommel draus. Hör mal. Dum da dum da tidel di dum. Dum da dum da tidel di dum. Dum da dum da dum da dum da dum da dum da tidel di dum. Hi everyone. I'm your best friend back in town again to get you on your dancing feet. Okay, der Fernand, wir kommen from the town. Okay, der Fernand. Up to the top, 0:37 und jetzt ist es Zeit für unser Gewinnspiel. Und vor ein paar Wochen habe ich schon mal Otto Spezial gebracht und da habe ich so viel Nachfragen gehabt, dass ich jetzt Platz nochmal bringen muss. Otto Spezial. So, Otto singt jetzt einige Songs, okay. Die ich alle im Original wissen will, Nachtschwärmer. Und zwar hat er das immer Hänsel und Gretel, das ist sein Grundmotiv und das tut er dann immer umändern in aktuelle oder nicht aktuelle oder frühere Songs, okay? Fünf Stück werden gesucht? Nee, wir machen so, wir suchen 10. Jetzt machen wir es schwierig. 10 Interpreten werden jetzt gesucht. Otto, bist du bereit? Bist du bereit, Otto? Aber ich Ich habe eine kleine Nichte. Und wenn ich die abends zu Bett bringe und ich singe Hänsel und Gretel, dann sagt sie, sag mal, spinnst du? Für sie muss Hänsel und Gretel sich etwa so anhören. Hänsel und Gretel aus der Vorstadt tragen heute Nasenringe aus Phosphor. Die Haare sind blau, die Lippen grün und Streichholz Etiketten am Ohr. Sie stehen zusammen, dicht bei den Flammen, bis die Sonne untergeht. Die Feuerwehr hat es doppelt schwer, weil der Wind sich dreht. Das ist neu, das ist neu. Hurra, hurra, die Hexe brennt. Wenn ich euch erzähl die Geschichte. Hänsel und Gretel, ja, die gannen den Wald, denn zu Haus, da läuft es nicht. Sie kommen an ein Hexenhaus aus Pfefferkuchenweiß. Die Hex schaut raus, sagt, Rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Dradine. Schau, schau, die Hexe, die... Also, ist das klar nach German? Wenn sie dir schaut und du weißt, warum, und das Gesicht macht... Hänsel und Gretel, das ist die Überschrift. Das ist wie ein Live-Auftritt von Otto. Ja! Yeah! So, Otto, mach bitte weiter wieder jetzt hier. Okay, nächste! Heutzutage singt man Hänsel und Gretel doch ein bisschen anders. Hänsel und Gretel ist nun mal so, gehen in den Hexenwald long time ago. Where do they come from, where do they go? Frag doch nicht mich, frag Cotton Eye Joe. Hänsel und Gretel, heiter und froh, gehen in den Hexenwald long time ago. Warum so heiter, warum so froh? Frag doch nicht mich, frag Cotton Eye Joe. Hey! Den Hexenwald long time ago. Warum so heiter, warum so froh? Die Hexe sieht aus wie Cotton Eye Joe. Hänsel und Gretel, heiter und froh, geht in den Hexenwald long time ago. Warum so heiter, warum so froh? Die Hexe sieht aus wie Cotton Eye Joe. Otto, hast du einen? Einen habe ich noch. Es gibt noch eine Version von Hänsel und Gretel. Und zwar hat sich mal vor einigen Jahren ein junger deutscher Sänger mit diesem Thema beschäftigt, mit dem Thema Hänsel und Gretel. Ganz besonders mit dem Thema Hexen, Herbert Grönemeyer. Ach, Otto, das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Hexen leben im Wald, Hexen wohnen im Knusperhaus. Hexen sind auf dieser Welt einfach ziemlich lästig. Hexen gehen die Gerade, Hexen stehen ständig ziemlich krumm. Hexen gehen die spazieren, Hexen fliegen auf dem Besen rum. Oh, Hexen sind allzeit bereit. Bestechen dich mit Keksen und mit Eiern. Wann ist die Hexe eine Hexe? Senorita, willst du Knusperknäuschen? Mangiare, Capito? Pfefferkuchen ist ein geiles Zeug. Ich bin schon lull und lall. Entschuldigen Sie, ist das der Zug zum Knusperhäuschen? Wir suchen 10 Originalinterpreten nach Schömer. Wer mit dabei sein will, 0138 8000. Aha. Sie kommen an ein Häuschen aus Pfefferkuchen fein. Aha. Aha. Wo mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Da, da, da. Eine hab ich noch, eine hab ich noch. Ja, die gingen durch den Wald. Es war befolgbar dunkel und es war befolgbar kalt. Sie kamen an ein Häuschen von dem Pfefferkuchenfeind. Er sagt aber, wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Und Gretel ist so gierig auf den Pfefferkuchenfeind. Doch Hänsel weiß das Neueste und er ruft ganz plötzlich, nein! Fass nicht die Dinge an, von Pfefferkuchen kriegst du Rinderwahn. Fass nicht die Dinge an, von Pfefferkuchen kriegst du Rinderwahn. Es gibt noch eine Version von Hänsel und Gretel. Und zwar geht es hier um das Thema Hexen. Ich erzähle euch die Geschichte von einer, die ihr kennt. Sie wohnt im Hexenhaus und ist total im Trend. Sie kriegt Besuch von allen Männern aus dem ganzen Land. Und das schon ganz alleine macht die Sache interessant. Wird ihr sie erkannt? Wisst ihr, wen ich meine? Hoch sind die Preise und breit sind die Beine. Man zahlt den Bar und dafür gibt es Sex. Achtung, meine Herren, hier kommt die Hex. Otto, auf geht's, weiter. Wir brauchen 10 Interpreten nach Schömer insgesamt. Zugabe! Ein kleines schönes Lied. Es geht um Ernährungsprobleme. Allergie auf Margarine,